Hier ist wieder einmal der Sunday Service mit viel neuer Musik für euch. Eben gerade hörten wir Astroball. Dann da verbirgt sich Emma Mario. Die hat mal Schlagzeug gespielt für Letitia Sadier auf deren Touren, auf deren letzten Album. Und ist jetzt vertreten auf einer Compilation mit Cover-Songs, wo Donna Regina gecovert werden. Donna Regina, die Band um Günther und Regina Jansen, kommen eigentlich aus Köln, wohnen inzwischen wohl auch in Berlin, machen seit 1990 1990 Musik, also schon 25 Jahre, und haben gerade eine Compilation rausgebracht mit, ja, wo sie gecovert werden. Discover Donna Regina heißt das Ganze und Song gerade eben hieß Le Clavier de Couleur. Heute in der Sendung gibt es Musik von Bob Moses, dabei sind Le Butcherettes, außerdem der Mild High Club, dann Musik von Destroyer und hier kommt für euch eine Dame aus den USA, Samantha Crane. Das war der Song When You Come Back von Samantha Crane. Ihr neuestes Album Under Branch and Thorn and Tree macht eigentlich genau da weiter, wo sie mit ihrem vorherigen Album aufgehört hat. Ganze ungezwungen, aber irgendwie ganz unspannende Singer-Songwriter. Musik produziert übrigens von John Vanderslice und das Album kommt nicht ganz ran an ihr vorheriges Werk Kid Face. Da waren so ein, zwei richtig tolle Songs drauf. Die neue Platte nicht schlecht, aber irgendwie auch dann nicht richtig umwerfend. Ich bin gespannt auf das kommende Album von Natronics. Hinter Natronics verbirgt sich Nate Brenner, ansonsten Bassist bei Tune Yards. Da ist er ja sehr aktiv und auch beim Songwriting, glaube ich, ein bisschen mitbeteiligt. Als Natronics veröffentlicht er demnächst mit Mr. Divine sein zweites Album. Und eines Ding gab es schon mal zu hören. Hier kommt die zweite, Back in Time. Hanging Back in Time, das klingt alles sehr detailverliebt und auch sehr schwägerisch. Das war hier Natronics alias Nate Brenner. Nebenprojekt, Fragezeichen von Tune Yards. Das Album dazu, Mr. Divine, erscheint Mitte Oktober. Die Born Ruffins kommen aus Kanada. Ihre Karriere begann vor 11 Jahren im Keller ihrer Eltern, da haben sie angefangen zu musizieren. Inzwischen spielen sie auf größeren Bühnen und ihr neuestes Album trägt den Titel Rough, also R-U-F-F geschrieben, soll aber wahrscheinlich Rough, also roh heißen und entsprechend weniger poliert als das vorherige Album klingen die Born Ruffins auch. Hier kommen sie mit Don't Live Up. When I'm gone, move on. Die Born Ruffins, don't live up, sagen sie. Die nächste Band hingegen sagt live a little less. Das sagen Wumps mit P geschrieben. Wumps sind eine Band aus Glasgow, die gar nicht nach Glasgower Pop klingt, sondern eher, sage ich mal, nach Grunge-Einflüssen, so Richtung poppigere Grunge-Geschichten, Richtung Nirvana, aber auch so ein bisschen vielleicht Teenage-Fanclub-Assoziation aufweisen können. Ihr Album, dessen Titel ich nicht kenne, weil ich hier erstmal nur so eine 7-Inch-Single vorliegen habe, die aber auf dem Album auch drauf sein sollen, wurde produziert von Steve Albini, der ja immer für einen guten Sound bekannt ist. Hier kommen halt Wumps mit diesem Song Live a Little Less. We'll be right back. A Little Less, das waren Womps. Und was sagt der Guardian zu diesem Sound? Die sagen, like Teenage Fan Club attempting their own version of In Utero. In Utero, damals das letzte Nirvana-Album. Und ja, diesen Vergleich kann ich jetzt nicht so ganz nachziehen. Vielleicht, wenn man die ganze Platte hört, bei diesem Song hier, klingt es dann ja weder nach Nirvana noch nach Teenage Fan Club, muss ich sagen. Aber trotzdem nett gemacht, diese Single hier von Womps. Auch die B-Seite auf jeden Fall hörbar und vielleicht in den nächsten Wochen auch nochmal hier am Start. Boy and Beer kommen aus Australien, sind dort richtig schon erfolgreich. Beide Alben bisher dort auf Platz 1 gelandet und Platin bekommen und so weiter und so fort. Jetzt ist das dritte Album in den Startlöchern. Limit of Love heißt das. Und sie dachten, sie machen mal was anderes, haben diese Platte live im Studio aufgenommen, ohne Overdubs, auch die Vocals direkt eingespielt. Und wie das klingt, hören wir hier schon mal mit der ersten Single, Walk the Wire. It was the strangest night, the kind of scene I don't fit into. It didn't feel so right when she came back round, drifting across my sight. Some apparition of make-believe, I felt my chest go tight and I tumbled in. She said, hey baby, hold my hand out on the wire. Oh, I'm telling you the whole thing is just a breaking of desire. You'll inevitably hold on because you always do. You gotta walk that wire. Oh, I'm talking in tongues cause I'm not made of steel. Somebody save me from myself. I'm just a man, alright, and I'm fumbling. With all this faded light, maybe the moment to make my move. You hold your breath so tight as we're tumbling. And I said, hey baby, hold my hand out on the wire. I've been telling you the whole time, it's just the breaking of desire. Now I promise to be brave too, because you've earned that right. Gotta walk that wire. The Wire, das waren Boy and Beer, die Band aus Australien, veröffentlicht demnächst mit Limit of Love ihr drittes Album. Schon länger draußen ist das Werk von Jamie XX, In Color heißt es, und da es so schön ist, nochmal ein Song davon. Hier kommt er mit Girl. We'll be right back. up below in the morning, they didn't wash for 3 days. Leave stable, eyes in the sun, absence of drama. Here's a cluster of words, arranged and arranged, detached to some kind of a combination I'm unable to get. Sand in the Vaseline. Punks and medicine. I'll be the sun in rag jeans. Sand in the Vaseline. Careless dogs and passers-by, we have cried it all out of our bodies, our teardrops, items or belongings. You're on vanishing properties. Drama. Sunday Service und das gerade eben waren Patton. Wenn man versucht, das über diese Band rauszufinden im Netz, dann ist es schwierig, weil immer wenn man Patton googelt und irgendwie Musik mit dabei hat, dann kriegt man Mike Patton, dem Sänger von ja, Faith No More und Fantomas und diversen anderen Projekten. Über diese Band hier findet man nichts, aber ich habe rausgefunden dann doch irgendwie, dass die aus Belgien kommen und dass zwei Brüder dahinter stecken. Sam und Max Botzon heißen die beiden, machen wir auch schon länger Musik und C, also der Buchstabe C, ist das neueste Album von den beiden und klingt wirklich sehr, sehr nett, sehr arty, sehr, ja, ein bisschen nach John Fahey, was Gitarrenspiel und sowas angeht. Gut gemacht, das Ganze eben hörten wir ihren Song Apollo Pattern waren das und hier kommt Sun Lux vom aktuellen Album Bones, der Song Undone. You. Das war Sun Lux mit seinem Song Undone vom neuesten Album Bones. Hinter Sun Lux verbirgt sich ja Ryan Lott, ein Künstler, ein Musiker aus New York. Der hat wirklich ganz, ganz tolle Platten veröffentlicht. Zum Beispiel At War with Walls and Mazes, sein Debütalbum, erschien 2008. Dann gab es auch We Are Rising oder Lanterns, seine ersten drei Alben, wirklich ganz, ganz hervorragend. Die neue Platte mit dem Titel Bones ist auch nicht schlecht, aber ich finde, der Zauber, den seine Musik ausmacht, der ist ein bisschen verflogen. Vielleicht liegt es daran, dass er in der Zwischenzeit zwischen dem dritten und dem vierten Album so ein Nebenprojekt am Start hatte, Sisyphus betitelt, da zusammen mit dem Hip-Hopper Serengeti und mit dem Songwriter Sufjan Stevens. Nicht, dass es irgendwie schlechte Einflüsse gewesen wären, ich glaube nicht, aber ich denke schon, dass er dadurch so einen Stil ein bisschen, seinen Stil, seinen eigenen verändert hat und das nicht unbedingt seiner Musik zum Besten steht. Trotzdem nochmal hier ein Song von dem neuen Album von Sun Lux, Now I Want. So I'm not sorry for this, I'm not sorry for you. Sun Lux hier mit Chor im Hintergrund, Now I Want, der Song vom neuesten Album Bones. Ja, vom Avantgarde-Pop geht's weiter zum Hip-Hop, warum auch nicht, mit Golden Rules. Da verbirgt sich der aus London stammende Produzent Paul White und als MC dabei aus, Florida kommt er, das ist Eric Riddim. Ihr neuestes Album heißt Golden Ticket und hier ihr Song Fogged Window. Home. I was wondering if the place I'm heading to have a benefit. Started thundering, wasn't supposed to rain. I watched the news this morning, said a sunny day. The weather changed, the clouds came. The sun disappeared into yesterday. Something I could keep. I told her yes, yes indeed. A stranger to my soul I have never seen. I talked to her, she ain't have a name. A lonely little girl, where's her family? Simple when you're feeling lonely. The road you travel closed down. Fingers crossed you're hoping. Hoping rain will slow down. But if nobody das überhaupt Hip-Hop hier mit Golden Rules? Wenn ja, dann welcher, der ganz weit über den Tellerrand hinausschaut. Fogged Window, das war Golden Rules vom Album Golden Ticket. Übrigens erschien auf Lex Records, die immer auch für tolle Plattencover gut sind. Auch dies hier wirklich extrem gut gemacht. Man sieht so ein Ticket, was durchgerissen wurde. Und auch alles andere hier wirklich grafisch 1A umgesetzt, sowohl auf CD als auch auf Vinyl. Lex-Alben immer sehr zu empfehlen. Als nächstes habe ich für euch das neue Album von Darwin Dietz, der Musiker aus New York kommt er, veröffentlicht die Tage mit Double Down sein drittes Album. Hier kommt er mit Time Machine. I've been mean, now I'm sorry. So do you mind if we just skip to when we're friends again? What do I have to say to get you to see my way? So you call to make plans to to see bands with me, but now you is mad at me all the way till yesterday. It's been a long year since we've had a chat. It's gonna be a few more before you smile back. And in the meantime, we could be fine and just buckle up and close that hatch. 'Cause all I want is you. Tja, Powerpop mit Darwin Dietz, das war eben gerade sein Song Time Machine vom neuesten Album Double Down. Klingt wieder ein bisschen wie sein Debütalbum aus dem Jahre 2010, also ganz der alte wieder. Steaming Satellites sind eine Band aus Salzburg, also aus Österreich, die ja im klassischen Rockformat unterwegs sind und auch so ein bisschen rockiger klingen. Waren auf der Bühne auch schon mit Leuten wie zum Beispiel Thin Lizzy und Portugal the Man, also das ein bisschen auch vielleicht die Koordinaten, wie man diese Band einordnen könnte. Steaming Satellites heißt auch das neueste dritte Album und hier kommen sie mit Together. Everybody knows, everybody loves, everybody talks, everybody cheats. I'm gonna keep my favorite song. Everybody hides, everybody runs, everybody chokes. Everything is going well. Don't let it come up this way. I thought I kicked you out of this town. Stop shooting back at my memory. Why don't you follow me? Yeah. kleine Prise, ja, Rockmusik kann man hier fast sagen, mit ein paar Klavierläufen zwischendrin. Das waren die Steaming Satellites vom gleichnamigen Album. Hört wir hier ihren Song Together. Was fehlt bisher noch beim Sunday Service? Na klar, die obligatorische Band aus Skandinavien. In diesem Fall kommen sie aus Schweden, heißen Jast oder Jest, keine Ahnung, wahrscheinlich Jast ausgesprochen, so schwedisch würde ich das machen. Wohnen inzwischen in Malmö, kommen aus irgendwelchen Dörfern, aber Malmö inzwischen ihr Hauptquartier und veröffentlichen die Tage mit My Dreams Did Finally Come True. Ihr zweites Album, darauf gibt es klassische Popmusik zu hören, sehr viel 80er Jahre Verweise dabei und ja, hier kommen sie mit Friends.